Kundgabe 5014. Empfangen durch Beata Dodder am 4.12.1950. Geistige Armut. Die wahre kindliche Frömmigkeit muss des Menschen Herz erfüllen, der im Geist und in der Wahrheit zu mir beten will. Und diese kindliche Frömmigkeit hat nur ein tief demütiger Mensch, der sich klein fühlt und unbedeutend, der sich seines weiten Abstandes von mir bewusst ist und dennoch den kindlichen Glauben hat, dass ich ihn annehme, wenn er bittend zu mir kommt. Er hat nichts als nur diesen Glauben an meine Liebe, die ihn nicht fallen lässt. Und diese seine geistige Armut macht ihn demütig. Dem Demütigen aber schenke ich meine Gnade. Und durch die Gnade wird er selig werden. Geistige Armut ist also nur das Eingeständnis seiner Unwürdigkeit und das Verlangen nach meiner Gnade und Erbarmung, die auch ein jeder erfahren wird, der in solcher Demut seine Augen aufhebt zu mir. Alle, die sich geistig arm fühlen, die sich bewusst sind ihres mangelhaften Zustandes, verlangen nach Hilfe und suchen sie dort, wo sie Liebe und Gnade erhoffen. Und ich preise sie selig, dass sie sich in ihrer geistigen Armut mir anvertrauen, dass sie sich selbst erkennen und darum auch bitten zu mir, denn ein solches Gebet wird stets demütig sein und immer von mir erhört werden. Amen.